Fit in Deutsch 1. Sprechen. Teil 1. Schritt für Schritt. Exkurs. Ich heiße Lea. Ich gehe in die 10. Klasse. Ich heiße Lea und gehe in die 10. Klasse.